Am 19. Februar fand in der Stadt Wonsan die Sitzung der Mitarbeiter für ideologischen Bereich im Bezirk Gangwon statt, auf der die Sache dazu besprochen wurde, gemäß dem Vorhaben der Partei der Arbeit Koreas im großen Kampf für die Schaffung des Malima-Tempos den Geist vom Bezirk Gangwon im hohen Maße an den Tag zu legen. Daran beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ginam, die verantwortlichen Funktionäre der Partei und Massenorganisationen im Bezirk und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche. Auf der Sitzung wurden die Erfolge und Erfahrungen im Kampf für die Todesmord-Durchsetzung, der von Genossen Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise und der Parteipolitik analysiert und bilanziert und über die Maßnahmen dazu diskutiert, die Flammen der Schaffung des Malima-Tempos heftig lodern zu lassen und in diesem Jahr im Generalangriff des gesamten Volkes den Geist vom Bezirk Gangwon zur vollen Geltung zu bringen. Es gab ein Referat und Reden. Die Teilnehmer an der Sitzung sahen sich einen Videofilm, der dazu appelliert, mit dem Geist vom Bezirk Gangwon an der Spitze der Epoche vorwärts zu stürmen, und ein Konzert des Ensembles vom Bezirk Gangwon an. An demselben Tag gab es auf dem Platz Herren in der Stadt Wonsan eine Veranstaltung zum Start der Lautsprecherwagen im Bezirk.